NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 23. von 32 Abschnitten. Im Frühling 1776 unternimmt Anton Reiser, mittlerweile 19 Jahre alt, eine Fußwanderung von Hannover nach Bremen. Dies war nun die erste sonderbare, romanhafte Reise, schreibt Moritz in seinem autobiografischen Buch, welche Anton Reiser tat, und von der Zeit fing er eigentlich an, seinen Namen mit der Tat zu führen. Fußreise oder Wanderung, das war im 18. Jahrhundert die Fortbewegungsart oder gar das Lebensprinzip der Vaganten, jener sozialen Randgruppen, die mangels Besitz und Bürgerrecht auch in geografischer Hinsicht auf die Ränder der Gesellschaft verwiesen waren, auf die Landstraße als Ort ihrer Fortbewegung. In England war es noch üblicher als in Deutschland, Fußreisende misstrauisch zu beobachten. In seinen Reisen eines Deutschen in England von 1782 schrieb Moritz: Ein Fußgänger scheint hier ein Wundertier zu sein, das von jedermann, der ihm begegnet, angestaunt, bedauert, in Verdacht gehalten und geflohen wird. Wenigstens ist es mir auf meinem Wege von Richmond bis Windsor so gegangen. Aber für Anton Reiser ist das Fußwandern reiner Genuss, wie 20 Jahre später für den berühmten Spaziergänger Johann Gottfried Säume, der zu Fuß von Sachsen bis in die Südspitze Europas nach Syrakus ging. Umso schwieriger wird für Anton die Rückkehr nach Hannover, zumal er nicht weiß, ob sich seine Studienträume erfüllen werden. Dafür erwacht die alte Theaterleidenschaft, da Ernst Ludwig Schröder mit seiner Schauspieltruppe in der Stadt weilt und Schillers Don Carlos gibt, sowie Stücke der Stürmer und Dränger, darunter Klingers Tragödie Die Zwillinge, die Anton mit allen Empfindungen nacherlebt. Theater und Reisen, das sind fortan die beiden bestimmenden Vorstellungen in seiner Fantasie. Hören Sie wieder Peter Lieck. Während das also nun auf dem Königlichen Operntheater von der Schröderschen Gesellschaft Komödie gespielt wurde, kam auch die Zeit der Sommerferien heran, wo die Primaner jährlich öffentlich eine Komödie aufzuführen pflegten. Reiser zweifelte nicht, dass man ihm diesmal eine Rolle antragen würde, da er doch nun, seitdem er die Rede auf der Königin Geburtstag gehalten hatte, einer der angesehensten unter seinen Mitschülern war und daher auch gar nicht glaubte, dass man ohne ihn die Sache anfangen würde. Wie sehr erstaunte er also, da er vernahm, dass man die Sache dennoch ohne ihn angefangen und sogar schon die aufzuführenden Stücke bestimmt und ihm nicht einmal eine Rolle darin zugeteilt hatte. Da er jetzt wirklich viele Freunde und vielen Anhang unter seinen Mitschülern hatte, so konnte er sich diese Zurückstellung erst gar nicht erklären, bis er denn freilich merkte, dass hier ein solcher Rollenneid und ein so ängstliches Bemühen, einander den Rang abzulaufen, stattfand, dass ein jeder genug für sich zu sorgen hatte und wer sich nicht mit Gewalt hinzudrängte, auch nicht gerufen wurde. Reiser hat sich nachher oft an diesen Auftritt in seinem Leben zurückerinnert und Betrachtungen darüber angestellt, wie in diesen kindischen Bestrebungen nach einer so unbedeutenden Sache als eine Rolle in einem Stücke war, das von Primanern in Hannover aufgeführt wurde, sich doch das ganze Spiel der menschlichen Leidenschaften ebenso vollständig entwickelte, als ob es die allerwichtigste Angelegenheit betroffen hätte. Und wie das Streben gegeneinander, dies Verdrängen und wieder verdrängt werden, ein so getreues Bild des menschlichen Lebens im Kleinen war, dass Reiser alle seine künftigen Erfahrungen hierdurch schon gleichsam vorbereitet sah. Dies kam nun freilich wohl mit daher, weil den Primanern die Anordnung der Schauspiele und die Besetzung der Rollen aus ihrem Mittel gänzlich überlassen war. Der Geist wurde dadurch gleichsam republikanisch. Es konnten sich mehrere Kräfte entwickeln, List und Verschlagenheit gebraucht und Kabalen geschmiedet werden, wie es nur irgend bei der Wahl eines Parlamentsgliedes geschieht. Denn es wurden über dergleichen öffentliche Angelegenheiten, auch wenn zum Beispiel ein Aufzug mit Musik und Fackeln sollte veranstaltet werden, ordentlich Stimmen gesammelt, wodurch einer zum Anführer bei dem Zuge oder zu sonst etwas Öffentlichem gewählt wurde. Reiser sah sich also nun auf einmal wieder, da er es am wenigsten vermutete, von demjenigen ausgeschlossen, woran sein ganzes Herz jetzt mehr wie jemals hing und weswegen er vordem schon so viel erduldet hatte. Er suchte sich zwar mit dem Gedanken zu trösten, dass man ihn verkenne, dass ihm von seinen Mitschülern Unrecht geschehen sei, aber dies wollte doch auf die Länge nicht zureichen. Vorzüglich kränkte es ihn, dass sein Freund Winter ihm nichts davon gesagt hatte, der mit von der Gesellschaft der Spielenden war und der es wusste, wie sehr sein Herz an dieser Sache hing. Aber dieser glaubte selbst, in einem zu unvorteilhaften Lichte zu erscheinen, wenn er denjenigen als ein Mitglied in Vorschlag brächte, auf den die Aufmerksamkeit keines einzigen außer ihm gefallen war. Winter meinte es deswegen übrigens noch gar nicht böse mit Reisern, sondern war nach wie vor sein Freund, nur bis auf diesen Punkt nicht. Eine Erfahrung, die mancher vielleicht in seinem Leben öfter zu machen Gelegenheit gehabt hat. Es hält schwer, in der Freundschaft standzuhalten, wenn sich alles wieder jemanden erklärt. Man fängt an, seinem eigenen Urteil nicht recht mehr zu trauen, das immer noch einer Stütze außer sich zu bedürfen scheint, sei sie auch so klein sie wolle. Wenn die Sache nur noch von einem einzigen in Regung gebracht wird, so will man gern der Zweite sein, der einstimmt. Nur der Erste scheut sich, ein jeder zu sein. Und die Freundschaft muss schon einen sehr hohen Grad erreicht haben, wenn sie hier der entgegenstrebenden Politik nicht unterliegen soll. Winter war sonst ein sehr aufrichtiger Mensch. Und da Reiser ihn fragte, was unter ihm und einer Anzahl seiner Mitschüler, die immer zusammenkämen, im Werke sei, so gab ihm Winter erst ohne Umschweife zu verstehen, er wolle es ihm nicht sagen, bis Reiser weiter in ihn drang und dann doch die ganze Sache erfuhr, wo dann jener sich damit aus der Verlegenheit zog, dass er die ganze Sache als unbedeutend vorstellte und als etwas, das doch wohl schwerlich zustande kommen würde und so weiter. Diese Erfahrung, die Reiser damals zuerst an seinem Freunde Winter machte, hat er nachher nur zu oft in seinem Leben wieder bestätigt gefunden. Außer Reisern war nun Iffland, von dem ich schon erwähnet habe, dass er nachher einer der beliebtesten dramatischen Schriftsteller geworden ist, derjenige, welcher sich unter der damaligen Generation der Primaner in Hannover in Ansehung seines Kopfes am meisten auszeichnete und an den sich Reiser schon vor einigen Jahren anzuschließen gesucht hatte. Allein die Verschiedenheit ihrer Glücksumstände hatte dieses Aneinanderschließen damals gehindert. Da nun aber Reiser angefangen hatte, sich auszuzeichnen, so fing Iffland von selber an, sich an ihn zu schließen. Und sie unterredeten sich oft bei ihren einsamen Spaziergängen über ihre künftige Bestimmung in der Welt. Iffland lebte auch ganz in der Fantasienwelt und hatte sich damals gerade ein sehr reizendes Bild von der angenehmen Lage eines Landpredigers entworfen. Er war also entschlossen, Theologie zu studieren, und unterhielt Reisern fast beständig mit der Schilderung jener stillen, häuslichen Glückseligkeit, die er dann im Schoß einer kleinen Gemeinde, die ihn liebte, in seinem Dörfchen genießen würde. Reiser, welcher dergleichen Spiele der Fantasie aus eigener Erfahrung kannte, prophezeite ihm im Voraus, dass er diesen Entschluss zu seinem eigenen Besten wohl nie in Erfüllung bringen würde. Denn wenn er Prediger würde, so würde er wahrscheinlich ein großer Heuchler werden. Er würde mit der größten Hitze des Affekts und mit aller Stärke der Deklamation doch immer nur eine Rolle spielen. Ein geheimes Gefühl sagte Reisern, dass dies bei ihm selber wohl der Fall sein würde. Darum konnte er jenem so gut den Text lesen. Iffland ist nun freilich nicht Prediger geworden. Aber es ist doch sonderbar. Jene Ideen von häuslicher, stiller Glückseligkeit, die er damals so oft gegen Reisern geäußert hat, sind doch nicht verloren gegangen, sondern fast in allen seinen dramatischen Arbeiten realisiert, da er sie in seinem Leben nicht hat realisieren können. Da nun aber die Schauspieler wieder nach Hannover kamen, so wurden bei Iffland alle jene reizenden Fantasien von stiller Glückseligkeit auf einem Dorfe sehr bald verdrängt. Und die herrschende Idee war nun bei ihm, so wie bei Reisern, wieder das Theater. Iffland war nun einer der vorzüglichsten Mitglieder der Gesellschaft, die sich zum Aufführen der Komödie verbunden hatten, aber hier hatte er dennoch seinen Freund Reiser auch vergessen. Diese Vernachlässigung von denen, die er noch für seine besten Freunde hielt, bei einer Sache, die ihm so sehr am Herzen lag wie diese, war ihm äußerst kränkend. Er sprach mit Iffland darüber, der sich damit entschuldigte, er habe nicht geglaubt, dass Reiser zu der Sache noch Lust habe. Und was Reisern am meisten kränkte, war, als er hörte, dass er bei der Rollenausteilung nicht etwa Feinde unter der Gesellschaft gehabt, die ihn hätten ausschließen wollen, sondern dass man gar nicht einmal an ihn gedacht, seiner nicht einmal erwähnet hatte. Da er sich nun indes erklärte, dass er an der Gesellschaft teilnehmen wolle, so war man ihm nicht zuwider, wenn er mit einer von den Rollen, die noch übrig waren, Vorlieb nehmen wollte. Er musste sich denn hiezu entschließen. Und er hielt in dem ersten Stück, das aufgeführt wurde, in dem Deserteur aus Kindesliebe, noch die Rolle des Peter, welche ihm freilich nicht die angenehmste war, die er doch aber lieber als gar keine nahm. Man wird die Erzählung dieser anscheinenden Kleinigkeiten nicht unwichtig finden, wenn man in der Folge sehen wird, dass sie auf sein künftiges Leben einen großen Einfluss hatten und dass die Rollenausteilung bei den Komödien, die er mit seinen Mitschülern aufführte, gleichsam ein Bild von einem Teile seines künftigen Lebens war. Er wollte sich nicht zudrängen und war doch wieder nicht stark genug, es zu ertragen, wenn man ihn vernachlässigte. Da er nun ein Mitglied der theatralischen Gesellschaft geworden war, so verleitete ihn dies zu vielen Ausgaben, die seine Einkünfte überstiegen, und zu vielen Versäumnissen, die seine Einkünfte verminderten. Er musste die Gesellschaft zuweilen zu sich bitten, wie es ein jeder tat, und er öftern Proben wegen, die angestellt wurden, manche seiner Unterrichtsstunden, die er gab, versäumen. Überdem war sein Kopf nun wieder beständig mit Fantasien erfüllt. Er war zu keinem anhaltenden und ernsthaften Nachdenken, zu keinem Fleiß im Studieren mehr aufgelegt. Es bildeten sich nun schon Schriftstellerprojekte in seinem Kopfe. Er wollte ein Trauerspiel »Der Meineid« schreiben. Er sah schon den Komödienzettel angeschlagen, worauf sein Name stand. Seine ganze Seele war voll von dieser Idee. Und er ging oft wie ein Rasender in seiner Stube wütend auf und nieder, indem er alle die grässlichen und fürchterlichen Szenen seines Trauerspiels durchdachte und durchempfand. Der Meineid gereute den Meineidigen zu spät, und Mord und Blutschande war schon die Folge davon gewesen, als er eben im Begriff war, von unaufhörlicher Gewissensangst getrieben, den Meineid durch Aufopferung seines ganzen Vermögens, das er dadurch gewonnen hatte, wieder gut zu machen. Und der schmeichelhafteste Gedanke für Reisern war, wenn er dies Stück noch in seinem jetzigen Stande, noch als Schüler, vollenden würde. Was man denn für Erwartungen von ihm schöpfen, wie es dann noch weit mehr ihm zum Ruhm gereichen müsste. Schon in seinem 9. Jahre, da er in die Schreibschule ging, hatte er sich mit einem seiner Mitschüler vorgenommen, dass sie zusammen ein Buch schreiben wollten. Und beide schmeichelten sich schon damals mit der Idee, wie ihnen dies zum ewigen Ruhme gereichen würde. Der Knabe, welcher damals den Entwurf zu dem Buche mit ihm machte, das ihre beiderseitigen Lebensgeschichten enthalten sollte, war ein sehr guter Kopf, der sich aber nachher durch einen übertriebenen Fleiß zugrunde richtete und im 17. Jahre starb. Mit diesem spielte er auch schon damals zuweilen, ehe die Stunde anging und wenn der Lehrer noch nicht da war, Komödie. Und fand immer in dieser Art von Belustigung ein unbeschreibliches Vergnügen, ob er gleich damals noch gar keine Komödie gesehen, sondern nur aus Erzählungen anderer einen ganz dunklen Begriff davon hatte. Was aber die Verfertigung des Buchs anbetraf, so war ihm das damals schon eine so erhabene Idee. Ein Buch war ihm eine so heilige und wichtige Sache, deren Hervorbringung er kaum einem Sterblichen, wenigstens keinem noch lebenden Sterblichen, zutrauerte. Überhaupt war es ihm noch lange nachher immer eine sonderbare Idee, wenn er hörte, dass die Personen, die irgendein berühmtes Werk geschrieben hatten, noch lebten und also aßen und tranken und schliefen wie er. Da er in seinem 16. Jahre zum ersten Male Moses Mendelssohns Schriften las, so kam der Name, der alte Homers Kopf auf dem Titel, alles zusammen, um eine sonderbare Täuschung bei ihm hervorzubringen, als ob dieser Moses Mendelssohn irgendein alter Weiser sei, der vor Jahrhunderten gelebt hätte und dessen Schriften nun etwa ins Deutsche übersetzt wären. Er trug sich lange mit diesem Wahn herum, bis er einmal zufälligerweise von seinem Vater hörte, dass dieser Mendelssohn noch lebe, dass er ein Jude sei, auf den die ganze jüdische Nation sehr stolz wäre, und dass Reisers Vater ihn selbst in Pyrmont gesehen habe und wie er aussehe und so weiter. Dies brachte in Reisers Ideenzustande auf einmal eine große Veränderung hervor. Seine Vorstellungen vom Alten und Neuen, Gegenwärtigen und Vergangenen mischten sich sonderbar durcheinander. Er konnte sich nur mit Mühe zu dem Gedanken gewöhnen, sich einen Mann als noch lebend vorzustellen, den seine Einbildungskraft so lange in die vergangenen Jahrhunderte zurückversetzt hatte. Er dachte sich einen solchen Mann wie eine unter den Menschen wandelnde Gottheit. Und solche Menschen einst von Angesicht zu Angesicht zu sehen, mit ihnen sich zu unterreden, das war der höchste seiner Wünsche. Und nun hatte er sich doch im Ausdruck seiner Gedanken auf verschiedene Art versucht. Er fing an zu hoffen, dass ihm vielleicht einmal ein Werk des Geistes gelingen würde, wodurch er sich den Weg in jenen glänzenden Zirkel bahnte und sich das Recht erwürbe, mit Wesen umzugehen, die er bis jetzt noch so weit über sich erhaben glaubte. Daher schrieb sich vorzüglich mit die Schriftstellersucht, welche schon damals anfing, ihn Tag und Nacht zu quälen. Ruhm und Beifall sich zu erwerben, das war von jeher sein höchster Wunsch gewesen. Aber der Beifall musste ihm damals nicht zu weit liegen. Er wollte ihn gleichsam aus der ersten Hand haben und wollte gern, wie es der natürliche Hang zur Trägheit mit sich bringt, ernten, ohne zu sehen. Und so griff nun freilich das Theater am stärksten in seinen Wunsch ein. Nirgends war jener Beifall aus der ersten Hand so wie hier zu erwarten. Er betrachtete einen Brockmann, einen Reinicke, immer mit einer Art von Ehrfurcht, wenn er sie auf der Straße gehen sah. Und was konnte er mehr wünschen, als in den Köpfen anderer Menschen einst ebenso zu existieren, wie diese in seinem Kopf existierten? So wie jene Leute vor einer so großen Anzahl von Menschen, als sonst nur selten oder nie versammelt sind, alle die erschütternden Empfindungen der Wut, der Rache, der Großmut nacheinander durchzugehen und sich gleichsam jeder Nerve des Zuschauers mitzuteilen. Das deuchte ihm ein Wirkungskreis, der in Ansehung der Lebhaftigkeit in der Welt nicht seinesgleichen hat. Allein er war nun freilich zu spät zu der theatralischen Gesellschaft getreten, um eine Rolle, wie er sie sich wünschte, zu erhalten, welches ihn außerordentlich kränkte. Indes freute es ihn doch wieder, dass er nur noch eine Rolle bekam, da er den Ersatz erhielt, dass ihm die Verfertigung eines Prologs zu dem Deserteur aus Kindesliebe aufgetragen wurde, welcher nebst dem Personenverzeichnis gedruckt werden sollte. Nun wartete man nur darauf, bis die ordentlichen Schauspieler wieder wegreisen würden, um alsdann ebenfalls auf dem großen königlichen Operntheater zu spielen, wozu sich die Primaner selbst die Erlaubnis erbeten hatten, so dass diesmal diese dramatischen Übungen so glänzend wurden, wie sie noch niemals gewesen waren. Die ganze Einrichtung war dabei den jungen Leuten selbst überlassen. Und da nun Reiser mit von der Gesellschaft war, so nahm er doch auch an allen öffentlichen Beratschlagungen und Debatten teil. Eine Sache, die er von alters her nie gewohnt gewesen war und die ihm daher fremd vorkam. Es war ihm ordentlich, als käme es ihm nicht recht zu, wenn man ihn auch mit in Betrachtung zog. Ob er nun gleich eben keine äußere Veranlassung dazu hatte, so war ihm doch die Einsamkeit noch immer lieb. Und seine vergnügtesten Stunden waren, wenn er etwa eine Strecke vor das Tor hinaus nach einer Windmühle ging, wo ringsumher in einem kleinen Bezirk eine romantische Abwechslung von Hügeln und Tälern war und wo er sich im Garten in einer Laube eine Schale Milch geben ließ und dabei las oder in seine Schreibtafel schrieb. Dies war schon vor mehreren Jahren einer seiner liebsten Spaziergänge. Und er war auch oft mit Philipp Reisern da gewesen. Als Werthers Leiden erschienen, fiel ihm bei den reizenden Beschreibungen von Walheim sogleich diese Windmühle ein und die manchen süßen Stunden, welche er einsam da genossen hatte. Dann war vor dem neuen Tore ein künstlich angelegtes, ganz kleines Wäldchen, worin so viele Krümmungen und sich durchschlängelnde Pfade angebracht waren, dass man das Wäldchen wenigstens für 6-mal so groß hielt, als es war, wenn man darin herumirrte. Man hatte ringsumher die Aussicht auf eine grüne Wiese, wo in der Ferne hinter den einzelnen hohen Bäumen, unter denen Reiser so gern zu wandern pflegte, und hinter dem kleinen Gebüsch, wo er sich so oft gelagert hatte, der Fluss hervorschimmerte, mit dessen Ufern er ebenfalls durch seine öfteren Spaziergänge an demselben unter so manchen verschiedenen Situationen seines Lebens vertraut geworden war. Oft, wenn er am Ende dieses Wäldchens auf einer Bank saß und in die weite Gegend hinausschaute, stiegen alle die vergangenen Szenen seines Lebens, der Kummer und die Sorgen, die er dort an so manchem schwülen Sommertage mit sich herumgetragen hatte, wieder vor ihm auf. Und das Andenken daran versetzte ihn in eine stille Wehmut, der er mit Vergnügen nachhing. Er konnte auch in der Ferne die Brücke sehen, die über den Bach ging, an dem er so manche Stunde gesessen und so manches gelesen und gedichtet hatte. Weil nun das Wäldchen so nahe vor der Stadt war, so pflegte er oft des Abends im Mondschein hinauszugehen und auch wohl mitunter ein wenig zu siegwartisieren, ohne doch den Siegwart gelesen zu haben, der erst ein Jahr nachher erschien. Hier hatte er in dem vorigen Jahre, da er 19 Jahre alt war, an einem rauen Septemberabend seinen Geburtstag gefeiert und sich selber die heiligsten Gelübde getan, sein künftiges Leben besser als das Vergangene zu nutzen. Auf diesen einsamen Spaziergängen verfertigte er denn auch seinen Prolog, der sich wie seine Rede mit Welch ein anfing. Denn in das sanft klingende Welch ein hatte er sich ordentlich verliebt. Es schien gleich eine solche Fülle von Ideen zu fassen und alles Folgende hineinzufügen. Er konnte sich keinen voll klingenden Anfang denken und hub daher denn auch seinen Prolog an. Welch eine Göttin geust Entzücken ins Herz des Fühlenden, lässt mitleidsvoll vor seinen Blicken oft Szenen sanfter Freude entstehen und bildet ihre Haine schön sanft traurender Melancholie. Sie ist's des Himmels Fantasie. Oft wandelt sie auf Blumenwegen mit ihm ins stille Tal hinab, zeigt ihm die Unschuld da in Hütten und Freuden, welche Gott ihr gab, und so weiter. Dieser Prolog wurde nun nebst dem Personenverzeichnis wie ein kleines Buch gedruckt und auf dem Titel stand: Verfasst von Reiser, gesprochen von Iffland. Reiser sah sich also aufs Neue gedruckt. Und was noch mehr war, so erhielt er von seinen Mitschülern den Auftrag, den Prinzen selbst zu der Komödie einzuladen, welches er denn mit dem Degen an der Seite und in seinem Galakleide, worin er die Rede gehalten hatte, tat. Die Noblesse und Honoratioren der Stadt wurden nun auch von den jungen Leuten selbst eingeladen. Und Reiser erhielt hier wiederum Gelegenheit, so wie damals, da er die Rede gehalten hatte, einen Teil der großen Welt in der Nähe zu sehen, den er vorher nur noch aus einer großen Entfernung angestaunt hatte. Er sah, dass die Minister, Grafen und Edelleute, mit denen er nun Gesicht gegen Gesicht sprach, nicht so erstaunlich von ihm verschiedene Wesen waren, sondern dass sie in ihren Äußerungen ebenso wie die gemeinsten Leute manchmal etwas Sonderbares und Komisches hatten, wodurch der Nimbus um sie verschwand, sobald man sie nur reden hörte und sich in der Nähe mit ihnen unterhielt. So glänzend nun Reisers Zustand schien, wenn er so über die Straße paradierte und in den ersten Häusern seine Kur machte, so war dieser Zustand doch im eigentlichen Verstande ein glänzendes Elend zu nennen. Denn durch das schlechte Verhältnis seiner Ausgaben gegen seine Einkünfte wurden seine Umstände immer misslicher, seine Lage immer ängstlicher. Überdem drückte ihn das Einförmige seiner Lage, und dass er noch keine Aussicht vor sich sah, die Universität mit Anstand zu beziehen. Auch war ihm nun jener Beifall aus der ersten Hand, den ein Schauspieler einernten kann, so wichtig und so lieb geworden, dass sein Hang immer mehr nach dem Theater als nach der Universität war. Es war wirklich damals gerade die glänzendste Schauspielerepoche in Deutschland. Und es war kein Wunder, dass die Idee, sich in eine so glänzende Laufbahn wie die theatralische war, zu begeben, in den Köpfen mehrerer jungen Leute Funken schlug und ihre Fantasie erhitzte. Das war denn damals auch der Fall bei der Dramatischen Gesellschaft in Hannover. Sie hatte gerade die vortrefflichsten Muster, einen Brockmann, Reinicke, Schröder, zu einem Zweck der Kunst vereinigt, täglich Lorbeeren einernten sehen. Und es war wirklich kein unrühmlicher Gedanke, solchen Mustern nachzueifern. Und um nun diesen Endzweck zu erreichen, brauchte man nicht erst 3 Jahre auf der Universität studiert zu haben. Dann kam bei Reisern die unwiderstehliche Begierde zum Reisen hinzu, welche sich seit der abenteuerlichen Wallfahrt nach Bremen seiner bemächtigt hatte. Und der Gedanke, sich aus allen seinen bisherigen Verhältnissen, wo selbst das Beste ihm doch immer nur halb geglückt war, hinauszuversetzen und sein Glück in der weiten Welt zu suchen, fing allmählich an, bei ihm der Herrschende zu werden. Es war aber nur noch ein bloßes Spiel seiner Fantasie. Er war noch nicht eigentlich entschlossen, die Sache selbst ins Werk zu richten. Während dieser Zeit besuchte ihn nun sein Vater in Hannover, den er jetzt zum ersten Male in seiner Stube, die mit sehr guten Möbeln versehen und schön austapeziert war, bewirten konnte. Seinem Vater suchte er nun seine Lage von der angenehmsten und vorteilhaftesten Seite zu schildern und stellte ihm das Aufführen der Komödie als eine Sache vor, wodurch er nun sowohl wegen des gedruckten Prologs als auch, weil er den Prinz selbst dazu eingeladen hätte, wieder neue Aufmerksamkeit auf sich errege und sich ebenso wie durch die Rede an der Königin Geburtstage im auffallenden Lichte wieder zeigen könnte. Reisers Vater äußerte bei dieser Gelegenheit einen sehr wichtigen und wahren Gedanken, dass solche Vorfälle, wo einer sich öffentlich zu seinem Vorteil zu zeigen Gelegenheit hat, wie zum Beispiel bei der Rede an der Königin Geburtstage, gleichsam wie ein Sieg zu betrachten wären, den man verfolgen müsse, weil dergleichen im Leben sich nur selten ereigne. Reiser begleitete seinen Vater bei dessen Rückreise eine Stunde vor das Tor hinaus. Und da sie nun an eben den Fleck kamen, wo ihm derselbe einst seinen Fluch gegeben hatte, so standen sie zufälligerweise still. Es fiel Reiser nachher erst ein, dass dies derselbe Fleck war. Sie hatten sich bis dahin über die wichtigsten und erhabensten Gegenstände, worin die Mystik und Metaphysik zusammentreffen, unterredet. Und nun schloss Reisers Vater einen Bund mit seinem Sohne, dass sie von nun an gemeinschaftlich jenem großen Ziele der Vereinigung mit dem höchsten denkenden Wesen näher zu kommen streben wollten. Worauf er ihm denn auf eben dem Fleck durch Auflegung der Hand seinen Segen erteilte, wo er ihm ehemals seinen Fluch gab. Reiser kehrte also nun in einer sehr guten Stimmung wieder zu Hause und blieb darin, bis nun wieder eine neue Rollenbesetzung von den Stücken, die außer dem Deserteur aus Kindesliebe noch aufgeführt werden sollten, seine Fantasie erregte und seine durch vernünftiges Nachdenken eingewiegten romanhaften Ideen wieder erweckte. Die Stücke, die noch aufgeführt wurden, waren Clavigo, Der Mann nach der Uhr und Der Edelknabe. Er hatte im Deserteur aus Kindesliebe mit einer unbedeutenden Nebenrolle vorlieb genommen und rechnete nun darauf, wenigstens die Rolle des Clavigo zu erhalten. So wie nun alle Wünsche seines Herzens sich auf das Theater hefteten, so waren sie insbesondere auf diese Rolle gleichsam gespannt. Und man teilte sie nicht ihm, sondern einem anderen zu, der sie offenbar schlechter spielte, wie Reiser sie gespielt haben würde. Reisers Kränkung hierüber war so groß, dass ihn dieser Vorfall in eine Art von wirklicher Melancholie stürzte. Wem dies unwahrscheinlich oder unnatürlich vorkommt, der erwäge, dass sein ganzer Wunsch, den er schon jahrelang bei sich genährt hatte, jetzt gerade auf der Spitze der Erfüllung oder Nichterfüllung stand, öffentlich vor den versammelten Einwohnern seiner Vaterstadt seine Talente zu entwickeln und zeigen zu können, wie tief er empfand, was er sagte und wie mächtig er wieder das durch Stimme und Ausdruck zu sagen imstande wäre, was er so tief empfand. Solche erschütternde Empfindungen wieder bei Tausenden zu erregen, wie Reinicke, der den Clavigo spielte, in ihm erregt hatte, das war für ihn ein so großer, stolzer und die Seele erhebender Gedanke, wie vielleicht nie für irgendeinen Sterblichen eine Rolle in einem Trauerspiel gewesen sein mag. Hier wäre nun alles das weit über seine Erwartung erfüllt worden, was er sich schon vor mehr als 5 Jahren gewünscht hatte. Denn das Auditorium war hier so glänzend und zahlreich, wie es vielleicht nie gewesen sein mochte. Das Schauspielhaus, welches einige 1000 Personen fasste, war so voll, dass niemand mehr Platz darin fand. Und unter den Zuschauern befanden sich der Prinz, nebst dem ganzen Adel, die Geistlichkeit und die Gelehrten und Künstler der Stadt. Vor einem solchen Auditorium und dazu in einer Stadt, die beinahe seine Vaterstadt war, worin er erzogen und so mancherlei widerwärtige Schicksale erlebt hatte, sich mit aller der Stärke der Empfindung und des Ausdrucks, die er bis jetzt nur für sich allein hatte entwickeln können, öffentlich zu zeigen, konnte in seiner Lage wohl etwas Wünschenswerteres für ihn sein? Aber vom sterbenden Sokrates an schien der Genius der Schauspielkunst auf ihn zu zürnen. Er suchte sich die Rolle des Clavigo zu erbitten und zu ertrotzen, aber beides half nichts. Sein Nebenbuhler siegte. Dies griff ihn auf seiner verwundbarsten Seite, auf dem zärtlichsten Fleck seines Lebens an. Alles Übrige wurde ihm nun dadurch verbittert. Keiner unter allen, der ihm die Rolle des Clavigo abgetreten hätte, würde so viel darunter verloren haben, als er, dass er sie nicht erhielt. Da sein eigentlicher, gegenwärtiger Lebensfleck ihm so verdunkelt war, so zog es sich auch wieder über sein ganzes übriges Leben wie ein Flor. Alles hüllte sich ihm in melancholische Trauer. Er suchte die Einsamkeit wieder, wo er nur konnte, und fing an, sich in seinem Äußern zu vernachlässigen. Philipp Reiser machte indes auf seiner Stube Klaviere und nahm an allen diesen Possen keinen Teil. Anton Reiser war seit seiner Verbindung mit der dramatischen Gesellschaft selten zu ihm gekommen. Jetzt, da es ihm so wenig nach Wunsch ging, besuchte er ihn wieder öfter, hing bei ihm seiner Schwermut nach, ohne ihm doch den eigentlichen Grund davon zu sagen. Denn er wollte sich gegen sich selbst nicht einmal recht merken lassen, dass seine Schwermut bloß davon herrührte, weil er die Rolle des Clavigo nicht erhalten hatte, sondern er wollte sich lieber überreden, dass dieselbe eine Folge von seiner Betrachtung des menschlichen Lebens überhaupt sei. NDR Kultur